immer vereint. Oh, so glücklich, doch gefangen von den Mächten der Zeit. Meine endlos, deine schwindet, ewig darfst du nicht sein. Wenn die Liebe uns verbindet, bist du bald wieder mein. Vergiss mein Licht und denk an mich. Im nächsten Leben, da wart ich auf dich. Elenia, hält deine Wacht, ein Elbenlicht vor den Schatten der Nacht. Nimmt uns auf, wo die Welten sich berühren, mit dem Westwind hinaus. Sanft getragen in die Heimat, wo die Zeit nicht vergeht, von zwei Welten.